بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir sind nun, ولله الحمد والمنة, am Ende des Gebetes angekommen, nach dem Tashahhud und nach den Segenswünschen für den Propheten صلى الله عليه وسلم und nach den Bittgebeten kommt nun At-Taslim. Und At-Taslim ist eben der Akt, mit dem das Gebet vollendet wird und mit dem der Betende von diesem Zustand des Gebets austritt und alles wieder erlaubt ist, was vorher verboten war, wie zum Beispiel das Essen und Trinken während des Gebets oder das Lachen und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Der Schlüssel des Gebets ist die Reinheit. Der Eintritt in das Gebet ist der Takbir und der Austritt aus dem Gebet ist der Taslim. Und mit dem Taslim also beendet der Muslim sein Gebet. Dabei sagt der Muslim: Assalamu alaikum wa rahmatullah, und schaut nach rechts auf die linke, auf die rechte Schulter, und er dreht seinen Kopf auf die linke Seite. Assalamu alaikum wa rahmatullah, und er schaut auf seine linke Schulter. Und es gibt hier verschiedene Wortlaute, die überliefert wurden. Einmal dieses, was allgemein bekannt ist, dann auch wurde die Art und Weise überliefert, dass man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh auf der rechten, Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der linken, also auf der rechten mit dem Zusatz wa barakatuh. Eine weitere Überlieferung ist, dass wir sagen Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der rechten, auf der linken Assalamu alaikum, auch wieder hier auf der rechten Seite mehr. Und einige Gelehrte, hier gibt es unterschiedliche Ansichten, sind auch der Ansicht, dass es überliefert wurde, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, indem er etwas nach rechts gesehen hat, Assalamu alaikum. Und das war's. Ja, das ist bei einigen Rechtsschulen, wie der malikitischen Rechtsschule, genügend. Auf jeden Fall, das sind verschiedene Formen, die überliefert wurden. Und die Sunna ist, dass wir, wenn es verschiedene Formen gibt, die überliefert wurden, dass wir ab und zu mal auch diese Sunnen machen, um die Sunna zu beleben. Egal in welcher Ibadah, wenn du hörst, es gibt die Sunna und das wurde auch und das wurde auch über ein und derselben Angelegenheit überliefert, dann ist es die Sunna, diese verschiedenen Arten auch zu machen. Ja, und deswegen sollte man ab und zu mal auch diese Formen des Taslim aussprechen. Hier könnte die Frage nun auftauchen, wen grüßen wir denn überhaupt mit diesem Taslim? Hierzu sagte Ibn Uthaymin, rahimahullah, wenn nun gesagt wird, wem sagen wir diesen Friedensgruß, dann ist die Antwort, wenn mit ihm eine Gemeinschaft betet, also wenn der Muslim jetzt mit einer Gemeinschaft betet in der Jama'a, dann sagt er es diesen, eben diesen Menschen, die mit ihm beten. Und wenn mit ihm keine Gemeinschaft betet, dann sagt er es den Engeln, die zu seiner Rechten und zu seiner Linken sind. Er sagt, Friede sei auf euch. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wie gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Also, wir begrüßen hier damit die Menschen, die zu unserer Rechten sind oder zu unserer Linken sind, oder eben die Engel, die zu unserer Rechten und zu unserer Linken sind. Und das führt natürlich dazu, dass der Mensch sich nochmal erinnert, an was, an die Niederschrift seiner Taten bei den Engeln. Denn die Engel rechts und links schreiben ja die guten bzw. die schlechten Taten auf. Auch das also wiederum eine Erinnerung an den Betenden, eine Hilfe nachzudenken, zu überlegen über die eigenen Taten und ob nun dieses Gebet, was nun fertig ist, wurde es nun niedergeschrieben bei mir, bei meinen Schriften der guten Taten, ist es denn so gut gewesen, dass ich dieses Gebet in meinen Schriften, Yawm al-Qiyamah, wiederfinden werde, oder war es so dermaßen schlecht, dass mein Herz gar nicht anwesend war, so dass ich Yawm al-Qiyamah in meinen Schriften der guten Taten nicht dieses Gebet wiederfinde. Danach, wenn der Betende zu Ende ist, ist zwar das Gebet fertig, aber der Betende oder der nun fertig ist mit dem Beten, sollte auf jeden Fall noch diesen Zustand der Demut weiter belassen, weiter behalten. Wenn der Betende sein Gebet beendet hat, ist es erwünscht, dass er nach dem Gebet verschiedene Gedenksprüche, Mitgebete und Ayat bzw. Suren aufsagt. Damit soll der Genuss des Gebets auch nach Beenden des Gebets andauern und der Muslim soll sich in Ruhe vom Gebet verabschieden. Der erste Gedenkspruch nach dem Gebet ist ein Bittgebet um Vergebung. So überlieferte Thauban, كان إذا انصرف من صلاتي, also النبي عليه الصلاة والسلام, استغفر الله ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Wenn er, also der Gesandte عليه الصلاة والسلام, das Gebet beendet, bat er Allah dreimal um Vergebung und sagte danach, O Allah, du bist der Friede und von dir kommt der Friede. Segensreich bist du, O Besitzer von Majestät und Ehre. Al-Walid, einer der Überlieferer dieses Hadiths, fragte den Imam Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, einer der größten Gelehrten. Man sagt, er war sogar gelehrsamer als Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Allerdings hatte er nicht so viele Schüler wie Al-Imam Malik und deswegen ist seine Rechtsschule, Al-Awza'i hat eine eigene Rechtsschule und deswegen ist seine Rechtsschule nicht so verbreitet wie eben die des Imam Malik, rahimahumullahu ta'ala jami'an. Er wurde gefragt, wie bittet man um Vergebung? Er sagte, indem du sagst, ich bitte Allah um Vergebung, also astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Und die Bitte um Vergebung ist ein wertvolles Bittgebet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass er denjenigen oder diejenigen, die ihn oft um Vergebung bitten, recht leitet und deren Sünden tilgt. Allah azza wa jal sagte, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Und wer etwas Böses tut oder sich selbst Unrecht zufügt, und hierauf Allah um Vergebung bittet, wird Allah allvergebend und barmherzig finden. Und Allah Jalla wa Ala sagte, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen. Also ist dies eine Erklärung, wie wichtig Al-Istighfar ist. Und Allah Jalla wa'ala sagte, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Aber Allah würde sie nimmer strafen, solange du unter ihnen bist. Und Allah würde sie nimmer strafen, solange sie um Vergebung bitten. Und Al-Istighfar dient sogar irdischen Zielen, das heißt weltlichen Zielen. Und Allah Azza wa Jalla hat dies erklärt durch die Aussage von Nuh. Allah erwähnte dies. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ich sagte, also Nuh a.s., bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist ja allvergebend. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Ein Mann kam zu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala und klagte über Dürre. So rat er ihm, um Vergebung zu bitten. Ein weiterer Mann klagte über Armut, so rat er ihm, um Vergebung zu bitten. Ein weiterer Mann klagte über die Unfruchtbarkeit seines Gartens, so rat er ihm, um Vergebung zu bitten. Wieder ein anderer Mann klagte, dass er keine Nachkommen hat, so rat er ihm, um Vergebung zu bitten. So dann rezitierte er die Aussage Allahs, ich sagte, also das Nuh a.s. sagte, ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Deswegen, wenn man etwas, ein Anliegen hat, dann ist eines der besten und wichtigsten Methoden, dieses Anliegen zu erledigen und zu erreichen, vermehrte Bittgebete um Vergebung. Al-Istighfar. Wenn du Arbeit suchst, also dann Al-Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sehr oft bedeutet hunderte Male pro Tag. Genauso, wenn man Kinder haben möchte, wenn man irgendwie eine Prüfung hat, man will sie erfolgreich bestehen. Immer Al-Istighfar, egal was für ein Anliegen du hast, versuche so oft wie möglich Al-Istighfar auszusprechen, denn das ist ein Grund für die Versorgung mit Kindern, mit Vermögen, mit allem Möglichen. Abdullah ibn Busrin überlieferte, dass der Gesandte sagte, طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. Glückseligkeit für denjenigen, der auf seiner Schrift vermehrte Bittgebete um Vergebung vorfindet. Das heißt, Yawmul Qiyama wird er erfolgreich sein, glücklich sein. Wer, der in seiner Schrift Yawmul Qiyama, die er dann mit seiner Hand hält, entweder bekommst du die mit der rechten Hand oder bekommst mit der linken Hand. Wenn du jetzt sehr oft vermehrt in deinem Leben Al-Istighfar ausgesprochen hast, also Astaghfirullah, ich bitte Allah um Vergebung, dann wirst du bi-idhnillah glücklich sein, also dann wird deine Schrift bi-idhnillah ta'ala eine gute Schrift sein. Und Az-Zubayr ibn al-Awam überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man ahabba an tasurrahu sahifatuh, falyukthir fiha min al-istighfar. Wer möchte, dass seine Schrift ihn erfreut, der soll vermehrt um Vergebung bitten. Ein besonderer Hadith, der die großartige Wirkung des Bittgebets um Vergebung hervorhebt, ist die Überlieferung von Bilal ibn Yasir über seinen Vater, über dessen Großvater, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, man qala, astaghfirullah, alladhi la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, ghufira lahu wa in kana farra min az-zahf. Wer sagt, ich bitte Allah, neben dem es keine Gottheit gibt, dem Lebendigen, dem Beständigen, um Vergebung und ich wende mich ihm reumütig zu, dem vergibt er, auch wenn er von der Schlacht flüchtet. Also wenn man was sagt, Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Wer dieses sagt, dem werden die Sünden vergeben, selbst wenn er Fahnenflucht begeht. Was ist jetzt das Besondere an diesem Hadith? Fahnenflucht ist eine Kabira, ist eine große Sünde, genauso wie Zina, genauso wie Alkohol trinken, genauso wie Zinsen nehmen, genauso wie Falschaussagen und so weiter und so fort. Es gehört zu den großen Sünden. Und das bedeutet, dieser Hadith erklärt uns, wenn wir diesen Satz sagen, diesen Gedenkspruch sagen, vergibt Allah uns auch die großen Sünden. Aber wiederum, und das ist eine Regel, große Sünden werden nur vergeben, wenn dieser Istighfar, wenn diese Bitte um Vergebung verbunden ist mit einer Reue, mit einem Bedauern. Wenn man es nicht bereut, wenn man nicht bereut, diese Sünde begangen zu haben, wenn man zufrieden ist damit, dass man diese Sünde begangen hat, wenn man nicht einsehen möchte, dass man Allah Azza wa Jal nicht respektiert hat und diesen Istighfar ausspricht, dann bringt das natürlich nichts. Ja, das heißt, wenn man diese Sünde nicht bereut und wenn man eben vorhat, diese Sünde noch einmal und noch einmal zu tun, ohne zu zucken, dann bringt dieser Istighfar natürlich nichts. Aber wenn man eine große Sünde begangen hat, möge Allah uns all unsere Sünden vergeben, und man bereut sie, man bereut, dass man die Gaben Allahs, die Allah einem gegeben hat, genutzt hat, nicht etwa um Allah näher zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, um wegzukommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das bereut man. Man bereut, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diesen Schutz gegeben hat, diesen Schutzmantel, den er dir gegeben hat, so dass er dich nicht bloßgestellt hat. Man bereut, dass man dies ausgenutzt hat, um zu sündigen. Das muss einem wehtun. Das muss einem leid tun. Das muss ein Mensch bedauern, bereuen. Wenn diese Reue so aufrichtig ist, für Allah Jalla wa Ala, wenn man die Sünde nicht mehr machen wird, nicht weil man sie nicht mehr machen kann aus finanziellen Gründen oder weil man sich schämt, wie zum Beispiel jemand, der sagt, ich bereue, dass ich rauche, ich werde nicht mehr rauchen. Alhamdulillah, warum denn? Weil die Zigarettenpackung zu teuer ist. Das ist keine Taube. Heißt das, er soll die Sünde weitermachen? Nein, sondern wir sagen ihm, erneuere deine Taube, erneuere deine Absicht. Es soll egal sein, selbst wenn du die Packungen für die nächsten 50 Jahre kostenlos bekommst, wirst du trotzdem nicht rauchen. Es darf nicht am Geld hängen, diese Taube, sondern es muss daran hängen, dass du dich schämst vor Allah Jalla wa Ala, dass du das bereust und bedauerst. Denn die Taube, es gibt Krankheiten der Taube, ilalut Taube. Wenn diese Krankheiten vorhanden sind, ist die Taube nicht gültig. Und eines dieser Krankheiten ist, dass man die Taube nicht mit Ikhlas macht, sondern die Taube wegen einem anderen. Zum Beispiel, jemand hat eine Beziehung mit einer Frau, eine nicht-islamische Beziehung, und er trennt sich von dieser Frau, nicht etwa, weil er einsieht, das ist haram und das darf man nicht. Und im Islam, wenn man eine Beziehung zu einer Frau haben möchte, dann muss man sie eben heiraten, also mit ihr leben zu können und so weiter und so fort. Wenn man dies nicht deswegen bereut, sondern man schämt sich. Man kann ja nicht jedes Mal in der Moschee sehen und dann auf der Straße sehen mich die Leute mit einer Freundin. Das geht nicht, ich schäme mich, also trenne ich mich. Hier wiederum. Sollen wir dann solch einem Menschen den Ratschlag geben, nee, solange du keine aufrichtige Nähe hast, keine aufrichtige Absicht hast, dann bleib mit ihr. Nein, natürlich nicht, sondern wir sagen dieser Person, erneuere deine Taube. Man darf nie einen Menschen davon abhalten, Sünden nicht mehr zu vollziehen. Denn es gibt zum Beispiel einige, wenn jemand zum Beispiel eine Kette trägt, ein Mann eine Kette trägt, was natürlich haram ist, und er betet, dann kommen einige Leute und sagen, du betest, warum betest du überhaupt? Hör doch mal auf mit dem Gebet, solange du eine Kette trägst. Oder zum Beispiel eine muslimische Frau zieht zwar ein Kopftuch an, aber dann enge Hosen. Warum hast du das Kopftuch an? Zieh es doch aus, solange du die Hose trägst. Wir dürfen nicht die Leute nach hinten bringen, sondern nach vorne. Dass du diesem Bruder sagst, Barakallahu fi, guck mal, du betest, Mashallah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehr schön, möge Allah dich festigen in diesem Gebet. Und jetzt, bi'idhnillahi ta'ala, versuch mal den nächsten Schritt zu machen, dass du, Inshallah, weniger Sünden machst. Und dazu gehört auch mal die Kette. Oder die Schwestern sagen dann dieser einen Schwester, die eben, deren Hijab noch nicht ganz vollkommen ist, dass man ihr sagt, Barakallahu fiqh, Masha'Allah, du hast wirklich einen guten Schritt gemacht, dass du nun dieses Kopftuch angezogen hast. Walla alhamdul minna, möge Allah dich festigen, möge Allah dein Iman stärken, immer motivieren. Und jetzt beten, Allah, schau mal, guck mal, wenn du deine Haare bedeckt hast, dann gehört es doch auch dazu, dass dein Körper nicht geformt wird und alle diesen Körper sehen können. Das ist eine Verantwortung, die du übernommen hast, diesen Körper. Allah Azza wa Jal hat dir ihn gegeben und deswegen mach den nächsten Schritt und zieh dich so an, so dass es eine weite Kleidung ist und so weiter. Also nie die Menschen demotivieren. Nie demotivieren, sondern immer motivieren zum Besseren. Auch wenn ihr Fehler sind, dann muss der Mensch, der zum Islam aufruft, den Menschen erstmal erklären, Barakallahu fiqh, es zeigt, du hast eine gute Absicht, aber da fehlt noch, das war der erste Gang, jetzt kommen wir so langsam, aber sicher in den zweiten Gang und so weiter und so fort. Ja. Also die Taube hier noch einmal, wenn wir diesen Istighfar aussprechen, Astaghfirullah, ladhi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum wa atubu ilay, diese Taube oder diese Vergebung der großen Sünden geschieht nur, wenn wir zusätzlich zu diesen Gedenksprüchen, zu diesen Bittgebeten zur Vergebung auch die Taten bereuen. Das ist die Grundvoraussetzung für die Kabair, dass man sie eben vergeben bekommt. Abu Huraira radiallahu anhu überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Allah berichtete, dass er sagt, أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قال يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي قال يقول تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قال ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنوب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. Ein Diener beging eine Sünde. Daraufhin sagte er, O Allah, vergib mir meine Sünde. Da sagte Allah, mein Diener beging eine Sünde und wusste, dass er einen Herrn hat, der Sünden vergibt und der für Sünden bestraft. Dann kehrte er zur Sünde zurück und sagte, O Allah, vergib mir meine Sünde. Da sagte Allah, mein Diener beging eine Sünde und wusste, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und der für Sünden bestraft. Dann kehrte er zur Sünde zurück und sagte, O Allah, vergib mir meine Sünde. Da sagte Allah, mein Diener beging eine Sünde und wusste, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und der für Sünden bestraft. Tue, was du möchtest, ich habe dir vergeben. Subhanallah. Das sind Ahadith, die einen Hoffnung geben, dass man, auch wenn man schwach ist, dass man, auch wenn man hinfällt auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man stolpert, dass man aufsteht und weitergeht. Egal wie oft du stolperst. Was bedeutet aber nun hier, tue, was du möchtest, ich habe dir vergeben. Das heißt, solange du um Vergebung bittest, solange du um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen darf kein Mensch, egal welche Sünden er begangen hat, große, kleine, egal welche Sünde er begangen hat, er darf nie die Hoffnung aufgeben, dass Allah ihm vergibt. Nie. Allah Jalla wa Ala vergibt, solange du lebst und bereust, jede Sünde. Aber Yawm al-Qiyamah vergibt Allah Jalla wa Ala alle Sünden, außer den Götzendienst. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah vergibt nicht, dass man ihm jemandem beigesellt, aber vergibt alles, was darunter liegt. Oder alles andere. Das heißt, يَوْمُ الْقِيَامَةِ kann Allah Jalla wa Ala dich für die Sünden bestrafen. Er kann dir auch vergeben, solange es nicht die Sünde ist, dass du nicht an Allah glaubst. Oder dass du jemandem anderen anbetest, jemanden anderen anbetest, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder dass du irgendetwas tust, was Allah ausdrücklich erklärt hat als Austritt von der Religion. Wie zum Beispiel das Beleidigen Allahs oder des Gesandten sallallahu alaihi wasallam oder der Religion oder Zauberei oder Wahrsagerei und ähnliches. Es gibt Taten und Aussagen und Verinnerlichungen, Gedanken, nicht Gedanken, sondern Verinnerlichungen, die zum Austritt aus dem Islam führen. Wenn jemand zum Beispiel die Gebote Allahs für schlecht hält, wenn er denkt, das Hijab-Gebot ist etwas Schlechtes, brauchen wir im Jahr 2000 nicht, der ist kein Muslim mehr. Warum? Weil er eben Allah subhanahu wa ta'ala bezichtigt, dass Allah unwissend ist. Wusste Allah nicht, dass das Jahr 2014 eintreten wird? Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Wusste Allah nicht, dass im Jahr 2014 die Menschheit so und so entwickelt sein wird? Natürlich wusste es Allah. Und wenn er diese Gebote festgelegt hat, dann sind es die besten Gebote überhaupt. Und so weiter und so fort. Das heißt, wer nicht diese Sünden ausübt, die zum Austritt aus dem Islam führen, der wird Yawm al-Qiyamah die Chance haben, dass Allah ihm vergibt. Aber, wie gesagt, in diesseits, solange du noch lebst, solange du noch atmest, solange dein Herz noch schlägt, kannst du bereuen. Egal welche Sünde, selbst wenn jemand ein Götzendiener war oder ein Atheist war, kann er von dieser Sünde abkommen und es bereuen und bedauern? Ja, natürlich. Natürlich kann er es. Und deswegen soll jeder Muslim immer die Reue erneuern. Denn ein zweiter Fehler oder eine zweite Krankheit der Krankheiten bei der Reue ist zu glauben, dass die Reue angenommen wurde. Sich sicher zu sein, dass die Reue angenommen wurde. Sicher sein kannst du dir nie. Denn du weißt nicht, war deine Reue nun einwandfrei? Oder gab es Fehler bei der Reue? Wann weißt du, ob Allah Azza wa Jalla dir endgültig vergeben hat? Nur Yawm al-Qiyamah. Und deswegen sagen die Ulama, wer denkt, dass seine Taube angenommen wurde, braucht eine neue Taube, eine neue Reue. Warum? Weil er eben dachte, Allah Azza wa Jalla hat seine Taube angenommen, ohne dass er einen Beweis dafür hat. Warum ist das so? Das ist so, damit du immer und immer wieder mehr machst. Stell dir mal vor, eine Firma würde nicht die Qualitätskontrolle machen. Ja, würde sagen, lau an, was ihr verkauft von mir aus Autos oder Joghurt, egal was, und sagen, das ist der beste Joghurt, das ist das beste Auto, besser geht's nicht mehr. Wird diese Firma in diesem Konkurrenzkampf überleben? Kein Tag mehr. Ja, die werden dann Oldtimer haben, ja, noch im Jahre 5829. Warum? Weil sie sich eben nicht selbst, weil sie zufrieden sind mit sich selbst, mit diesem Stand vom Jahr 1700 irgendetwas. Aber genau das sollst du ja nicht. Du sollst nie zufrieden sein mit dir selbst und dann erst kannst du dich verbessern. Das gilt in weltlichen Angelegenheiten genauso wie in Angelegenheiten des Jenseits. Yawm al-Qiyamah. Wer zufrieden ist mit seinem Produkt heutzutage, der wird nicht sich verbessern. Und er wird dann weg vom Fenster sein. Und wer zufrieden ist mit sich in Bezug, in der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, der wird sich nicht verbessern. Und deswegen darfst du nie dir sicher sein, dass die Taube angenommen ist. Das ist der Sinn und der Zweck dieser Angelegenheit. Wie in allen Angelegenheiten war der Prophet alaihi salatu wassalam ein Vorbild, auch hier bei den Bittgebeten um Vergebung. So sagte Aisha radiallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه دما. قالت عائشة رضي الله عنها قلت تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. Wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم zum Beten aufstand, betete er so lange, bis seine Füße schmerzten. Ich sagte, machst du dies, obwohl dir Allah alles, was vorangegangen und alles, was nachgekommen ist, an Sünden vergab? Er sagte, o Aisha, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Das ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit bedeutet, dass du mehr tust. Dankbarkeit bedeutet nicht, dass Allah Azza wa Jalla dir eine Gabe gibt und dann vernachlässigst du das Gebet und dann vernachlässigst du das Fasten. Immer wieder, wenn wir etwas brauchen, beten wir mehr. Haben wir es erreicht, vergessen wir das Gebet. Brauchen wir Unterstützung für eine Prüfung, wird Qiyamul Layl gebetet, werden die Tage gefastet vorher, wird gespendet und wird gebittet. Ist die Prüfung zu Ende, war's das. Dann geht's weiter in der Disco. Möge Allah uns davor bewahren. Und das ist natürlich Undankbarkeit. Sondern du darfst Allah nicht ausnutzen. Du darfst Allah Azza wa Jalla nicht ausnutzen. Und du darfst ihn auch nicht ausprobieren. Einige probieren Allah aus. Mal schauen, ob das Gebet tatsächlich auch was bringt. Mal schauen, ob Istighfar tatsächlich Versorgung bringt. Guck, Allah Azza wa Jalla wird dir dann nicht helfen. Entweder du glaubst an Allah Jalla wa Ala, dann wird er dir helfen. Denn Allah Azza wa Jalla sagt im einen heiligen Hadith, أنا عند ظني عبدي بي فليظن بما شاء. Ich bin so, wie der Diener über mich denkt. So soll er denken, was er möchte. Denkst du, Allah wird dir helfen? Hilft dir Allah. Zweifelst du daran? Wird dir Allah nicht helfen. Allah Azza wa Jal will nur aufrichtige, gottesfürchtige, tugendhafte Diener, die nicht an die Macht Allahs und an das Versprechen Allahs zweifeln. Wenn du also Allah ausnutzt oder ausprobierst, dann wirst du natürlich nicht das erlangen, was du willst. Und selbst wenn du etwas erlangt hast danach, dann ist das keine Gabe, sondern dann ist das eine Prüfung. Denn Allah Azza wa Jalla lässt dich dann. Er lässt dich. Ah, es hat ja geklappt mit Qiyamul Layl vor der Prüfung und dann beten unterlassen nach der Prüfung. Dann kommt die nächste Prüfung und wieder. Allahu Akbar. Oh Allah, hilf mir bei der Prüfung. Und dann und so weiter. Und er lässt dich. Warum? Weil du dann so ein Ende haben wirst. Du wirst dann ein schlechtes Ende haben und du wirst dann sterben, nicht wenn du betest. Warum? Weil du Allah ausgenutzt hast. Du wolltest Allah reinlegen. Und deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala dann am Ende dich so behandeln, wie du ihn behandelt hast. Möge Allah uns Aufrichtigkeit geben. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der am meisten Allah um Vergebung gebeten hat. Und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Ich hörte den Propheten صلى الله عليه وسلم, wie er sagte, bei Allah, ich bitte Allah um Vergebung und wende mich ihm reumütig zu mehr als 70 Mal am Tag. Wie oft sagst du al-Istighfar? Am Tag. Es gibt manche Leute, die leben einen ganzen Tag, ohne einmal zu sagen, Astaghfirullah. Menschen, deren Herzen sehr krank sind. Wie viele Sünden machen wir pro Sekunde? Du denkst schlecht über deinen Bruder, du lästerst, du lügst, du siehst Bilder von unbekleideten Frauen, du hörst Musik, ob du willst oder nicht, hörst du die. Und das sind doch alles Sünden. Ja, ich konnte aber nichts dafür. Ja und? Wenn da irgendwo Müll, eine Müllhalde ist oder eine Mülltonne ist, die seit 4 Wochen nicht geleert wurde, da kannst du auch nicht sagen, ich war es nicht, der den Müll da hingestellt hat. Der Geruch kommt sowieso. Leiden wirst du sowieso. Du wirst etwas abbekommen davon. Und genau so ist es. Wenn die Sünden da sind, sind sie da. Ob du der Grund warst oder nicht, du bist mit dieser Sünde behaftet. Vielleicht wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen, aber du wirst darunter leiden. Dein Herz hat diese Musik gehört. Dein Herz hat dieses Lästern mitgehört. Dein Herz hat diese Lüge getan. Das heißt, du musst um Allah um Vergebung bitten, damit er dich reinigt, damit er dein Herz reinigt von diesen Unreinheiten. Und Ibn Umar radiallahu anhu sagte, in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil majlis al-wahidi mi'ata marra, Rabbi ighfirli wa tub alai, innaka anta tawwabur rahim. Wir zählten in einer Sitzung 100 Mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, mein Herr, vergib mir und nimm meine Reue an. Du bist der Reue annehmende und barmherzige. Einer Sitzung 100 Mal, nicht an einem Tag. Das heißt, wenn er sitzt und ruhig ist oder auch redet ab und zu, sagt er dann, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sagst du das? Das ist ja unser Problem. Wir handeln nicht. Wenn überhaupt, momentan, was wir so sehen, bei den Leuten, die den Islam mögen, angenommen haben, zurückgekehrt sind, so tun, als ob es die besten Muslime wären. Die Masse ist es, was wir so sehen. Menschen, die den Islam nicht lernen. Sie lernen den Islam nicht. Sie hören einen Vortrag hier, einen Vortrag da. Es ist genau, früher hat man halt Filme gesehen, jetzt sieht man sich die Vorträge an. Kein Mensch nimmt und schreibt irgendwas auf, natürlich. Für was denn? Wir schauen uns hier Donald Duck an, ja, oder sowas ähnliches. Da brauchst du auch nichts aufzuschreiben. So geht man mit dem Wissen um. Und deswegen lernt man nichts. Monate, Jahre. Und man lernt nichts Neues. Und wenn es doch Leute sind, die tatsächlich niederschreiben, dann siehst du keine Umsetzung. Wo sind die Bittgebete? Wo sind bitteschön die Leute, die Allah gedenken? Wo sind sie? Geht in die Moscheen. Wo sind denn die Menschen, die du siehst und wo du merkst, Allahu Akbar? Das sind Menschen, die leben nicht auf dieser Erde. Das sind Menschen, die leben mit ihren Herzen schon Yawmul Qiyamah, wie Ibn Qayyim sagt. Der Mensch, der wachsame, der aufgeweckte Muslim, ist derjenige, der sein Herz vorausgeschickt hat zum Jenseits. Und deswegen schaut sich das Herz nur noch die Täler an, die Berge an und die Schlösser an im Paradies und diese Wonne und diese Huld Allahs Azza wa Jal und diese Herzen erwarten den Anblick des Antlitzes Allahs Azza wa Jal. Wo sind diese Menschen? Wir haben andere Menschen, die Zeit vergeuden mit Sachen, die überhaupt nichts bringen. Wir haben Menschen, die nichts lernen. Wenn es eine Arbeit wäre, wenn man gesagt bekommt, lern Chinesisch in einer Woche und du bekommst 5000 Euro netto, dann lernt man Chinesisch in einem Tag. Aber wenn gesagt wird, du bekommst pro Buchstabe 10 Hasanat Minimum. Und je mehr du die Ayah verstehst, desto mehr Hasanat bekommst du. Bis zu 700 Hasanat pro Buchstabe. Gib mir einen Arbeitgeber, der dir pro Stunde 700 Euro gibt. Und vielleicht sogar noch mehr. Was für pro Stunde? Alif Lam Mim, da brauchst du keine Stunde dafür. Das ist ja pro Millisekunde. Und trotzdem ist man zu faul, um zu lernen. Zu faul. Oder ist das ein anderer Grund? Es ist pure Faulheit. Ist man dumm? Alhamdulillah, nein. Hat man nicht die Möglichkeit? Alhamdulillah, nein. Die Möglichkeiten sind da. Die Intelligenz ist da. Die Mittel sind da. Warum soll ich lernen? Ich lebe doch gut so. Ich esse, trinke, kann schlafen, kann nach Hause gehen. Und das ist unser Problem. Wir lernen unsere Religion nicht. Und selbst wenn wir sie gelernt haben, setzen wir sie nicht um. Wir beten nicht mehr, wir fasten nicht mehr, als nur die Pflicht haben. Und die Adhkar, das ist sowieso nicht unser Ding. Al-Adhkar, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Damit haben nur die anderen Sekten zu tun, die wir die ganze Tag und Nacht beleidigen. Guck mal, irregeleitet. Ja, und du? Du, Masha'Allah, du bist nicht irregeleitet, wenn du Al-Adhkar nie aufsagst? Wenn du nie Al-Istighfar machst, bist du dann recht geleitet. Subhana Rabbi al-Azim. Al-Rasul alayhi salatu wassalam, dem wurde alles vergeben. Al-Rasul alayhi salatu wassalam hat keine Sünden. Und trotzdem bittet er um Vergebung. Warum? Warum bittet der Prophet sallallahu alayhi wasallam um Vergebung? Er bittet um Vergebung, weil er Allah nicht danken kann, wie es ihm gebührt. Weil er Allah Jalla wa Ala nicht danken kann, wie es ihm gebührt. Deswegen bittet er um Vergebung. Nicht, weil er gesündigt hat. Allah Azza wa Jalla gibt ihm die Gaben. Sobald du eine Gabe bekommst, zum Beispiel, dass du sehen kannst. Du sagst, Alhamdulillah, ich kann sehen. Dass du Allah gedankt hast, ist schon wieder eine neue Gabe. Warum? Wie merke ich das? Weil es andere Menschen gibt, die nicht Allah danken. Also musst du nun was tun? Du musst Allah noch einmal danken. Für was? Für die Gabe, dass er dich recht geleitet hat, ihm zu danken. Allahumma lakal hamd. Ich danke dir Allah, dass du mich recht geleitet hast, dir zu danken. Bitteschön, das ist jetzt schon wieder eine neue Gabe. Wie merke ich das? Es gibt Leute, die denken nicht so weit. Sie erkennen diese Gunsterweisung nicht. Welche denn? Dass du Allah gedankt hast, dass du Allah danken durftest für die Gabe. Also musst du was tun? Allah, danke. Oh Allah, ich danke dir, dass du mich recht geleitet hast. Dir zu danken, dass du mir erlaubt hast, dir zu danken für die Gabe. Und wiederum, du bist wieder in einer Gabe Allahs, Azza wa Jal. Und so geht das weiter. Sobald du Allah dankst, bist du schon wieder in einer Gabe Allahs, Jalla wa Ala. Das heißt, sobald du dankst, bist du schon wieder in einem anderen Raum. Du kannst dich nicht bedanken bei Allah für die eigentliche Gabe. Sobald du für die Gabe dich bedanken möchtest, hast du schon wieder eine Gabe vor dir. Und deswegen bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Vergebung. Er bittet um Vergebung. Er bittet darum, dass Allah azza wa jall ihm weiterhin diese Gaben gibt. So war der Gesandte alaihi salatu wassalam. Al-Rasul alayhi salatu wassalam muss unser Vorbild sein in den Ibadat, in den Handlungen, in den Gottesdienst, nicht nur in der äußeren Form, wie sehe ich aus, wie bete ich, wie werfe ich mich nieder, sondern auch in den inneren Angelegenheiten. Mein Herz, habe ich Sehnsucht nach Allah Jalla wa Ala? Fühle ich mich geborgen? Dadurch, dass ich weiß, dass Allah Azza wa Jal uns Muslimen hilft, vertraue ich auf Allah Jalla wa Ala, habe ich keine Zweifel an Allah Subhanahu wa Ta'ala, liebe ich Allah so sehr, dass ich ihn erwähne. Es ist eine Regel, eine Formel der Liebe. Egal wer sich liebt, egal was du liebst, es gibt eine Regel. Das Geliebte wird ständig erwähnt. Oder der oder die Geliebte wird ständig erwähnt. Wenn jemand seinen Oldtimer liebt, redet er irgendwann mal über Fußball? Der redet nie über Fußball. Der sagt, und die Reifen, und die Felgen, und der Motor, und der Auspuff, und das, und dies, und jenes. Immer über sein Auto. Warum? Er liebt dieses Auto. Das Auto ist das Allerwichtigste in seinem Leben. Und so der andere, der seine Arbeit liebt und auf der Arbeit und vor der Arbeit und nach der Arbeit und während der Arbeit. Er liebt seine Arbeit. Und der andere redet über die geliebte Frau und sie hat mir gesagt und ich habe ihr gesagt und so weiter. Selbst wenn sie nur einen Buchstaben schreibt, auf einem Blatt Papier, einfach nur A oder Z schreibt, dann schaut er sich diesen Buchstaben an. Wie schön dieser Buchstabe ist. Wie groß, wie klein, was für eine Farbe, was für eine Papier und Art und so weiter und so fort. Verrückt nach dieser Person. Das ist das Gesetz der Liebe. Wenn dein Herz etwas anblickt und es liebt, dann sieht das Herz nichts anderes mehr. Dann sieht das Herz nichts anderes mehr. Du sagst ihm, Achtung, ein Auto. Was für ein Auto? Schau dir diesen Buchstaben an. Und so sollte ein Muslim sein, wenn er die Worte Allahs liest. Dass er einen Drang empfindet. Ich muss nochmal Fatiha lesen. Das war so schön. Noch einmal. Ich muss nochmal Ayatul Kursi lesen. Ich muss nochmal Surat irgendwas lesen. Ich muss nochmal Allah gedenken. Subhanallah. Subhanallah. Oder Astaghfirullah. Allah hat mir so viel gegeben und ich nutze diese Gaben für was Falsches. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wie du Allah gedenkst, zeigt das, wie du Allah liebst. Wenn jemand Allah liebt und wenn du ihn fragst, wie oft sagst du Subhanallah am Tag? Gar nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, wenn sie mit dem Gebet fertig sind, den 5 Gebeten, Salam alaikum rahmatullah, Salam alaikum rahmatullah, zack, weg sind sie. Adhkar al-Sabah al-Masa gibt es überhaupt nicht bei denen auf dem Programm. Während dem Eintreten ins Haus oder rausgehen oder in die Moschee oder rausgehen von der Moschee, der sagt keine Adhkar in seinem Leben. Und wenn du ihn fragst, liebst du Allah, ich liebe Allah, wen willst du hier denn anlügen? Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala lieben würdest, dann wäre dein Top-Thema Allah jalla wa'ala. Wenn du den Gesandten lieben würdest, sallallahu alaihi wasallam, dann würdest du es nicht aushalten, wenn man über etwas anderes redet. Genauso wie Menschen, die Fußball hassen über alles. Wenn du mit denen sagst, guck mal die Ecke und der Ball, ja, bitte hör jetzt bitte auf. Der kann das nicht aushalten, dass man über Fußball redet. Und so sollte ein Muslim sein, wenn man dann über irgendetwas redet, über weltliche Sachen, da sagt er, guck mal, können wir jetzt bitte wieder über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam reden? Können wir wieder bitte über Allah azza wa jalla reden? So war der Gesandte alaihi salatu wassalam. Und hier machen wir bidna Allah ta'ala das nächste Mal weiter. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.